¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Wir tanzen wieder Charleston wie anno dazumal. Und was die Leute sagen, ja, das ist uns ganz egal. Wir lieben diesen Rhythmus, weil uns gut gefällt. Drum haben wir wieder ein Charleston bestellt. Das ist die große Nummer in unserem Tanzverein. Kommt her, ihr Leute, und macht mit, wir laden gerne ein. Und jeder miese Peter, der kommt da gleich in Schwung. Denn Charleston tanzen, Charleston tanzen, hält jung. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.